Robert-Tiro, Bertha-Tra. Fand der Robert-Tiro, Bertha scharf, weil sie in ihrem Mini-Rock so rattelscharf aussah. Als die Roberte den Robert traf, fand die Roberte ja den Robert scharf, weil sie nicht wusste, was er hat, wenn er es hat, was er da hat, wenn er es hat. Was hat denn der? Er hat Schmetterlinge im Sack. Er hat die da, wo sie keiner hat. Er hat Schmetterlinge im Sack. Da geht ihm voll einer ab. Er hat Schmetterlinge im Sack. Er hat die da, wo sie keiner hat. Er hat Schmetterlinge im Sack. Da geht ihm voll einer ab. In den Wald spazieren gingen da. Alle Tiere dachten, oh mein Gott, was hat denn Robert unten in seinen hohen Sack? Er hat Schmetterlinge im Sack. Er hat die da, wo sie keiner hat. Er hat Schmetterlinge im Sack. Da geht ihm voll einer ab. Er hat Schmetterlinge im Sack. Er hat die da, wo sie keiner hat. Wir wollen wünschen, dass es immer so bleibt. Er hat Schmetterlinge im Sack. Er hat die da, wo sie